Ich blick runter auf die Stadt, diese Millionen Lichter strahlen wie 100.000 Watt. Jeder Punkt da draußen hat seine eigene Geschichte. Jeder einzelne von uns hier entscheidet sich für Schritte und beeinflusst damit Dritte. Meine Mom gab den Beruf auf, um da zu sein für die kleinen Kids. Ich und meines ist, es war nicht leicht für sie, doch deshalb bin ich wie ich bin. Drum ist alles wie es ist, ich bin ihr auf ewig dankbar und ich zahle es ihr zurück. Ich bin selten deprimiert, doch meine Jungs waren da, wenn ich dachte, ich hätte auf dieser Welt nichts zu verlieren. Geld ist nur Papier, aber dank ihm kann ich ihnen heute helfen, wie sie mir und sie sich selbst realisieren. So kommt alles zurück und kriegt einen Grund im Lauf der Zeit, auch wenn es uns am Anfang eher unbedeutend scheint. Ich seh 100 kleine Punkte in der Dunkelheit versunken, doch ein Feuer ist nicht mehr als die Summe kleiner Funken. Funken. Du bist einer von Millionen, einer von Millionen, nur einer von Millionen. Doch ein Feuer ist die Summe kleiner Funken. Du bist einer von Millionen, einer von Millionen, nur einer von Millionen. Doch ein Feuer ist die Summe kleiner Funken. Morgens in die Uni oder lieber liegen bleiben, Lehrer oder Lehrerkopf, ich konnte mich noch nie entscheiden. Mein Leben war nicht schwarz und weiß wie Klaviertasten, kunterbunte Pillen zwischen Chillen und Musik machen, Brieftasche leer, denn ich hab nie was gelernt. Doch andere haben nix, also niemals beschweren. Schau dich um, so viele Menschen sind geflohen, etliche Millionen, wir entfachen eine Kettenreaktion. Ja, ich weiß, wir sind nur ein kleiner Teil von diesem großen Puzzle, doch wir könnten Grenzen überschreiten, wie beim Drogenschmuggeln, aufhören alles in die Hände anderer zu legen, denn wir selber können entscheiden, wo und wann wir uns begegnen. All die Jahre, die vergehen, sind für uns wie ein paar Stunden. Wir fühlten uns verloren, doch haben uns dabei gefunden. Ich seh 100 kleine Punkte in der Dunkelheit versunken, doch ein Feuer ist nicht mehr als die Summe kleiner Funken. Funken. Du bist einer von Millionen, einer von Millionen, nur einer von Millionen. Doch ein Feuer ist die Summe kleiner Funken. Du bist einer von Millionen, einer von wie ein Atom. Was kannst du schon ändern von deiner Position? Denn alleine bist du bloß dieser eine von Millionen. Doch du kannst andere erreichen, mit dir reißen wie ein Sog. Gemeinsam sind wir groß, jeder von uns ist ein Licht, du bist eins von Millionen. Gemeinsam werfen wir einen grellen Schein bis zum Mond. Du alleine bist bloß ein einzelner Tropfen, doch gemeinsam ergeben wir einen reißenden Strom. Gehen durch drei Dimensionen, an zwei Mikrofonen, mit nur einer Mission. Wir vereinen die Nation, ehe sie weiter verroht, denn wir sind breit, wir sind stoned. Kids verticken Trips wie ein Reisebüro, doch es gibt weitere Optionen. Guck, wir teilen unser Brot, kommt zur Einsicht, dass jahrelanger Streit sich nicht lohnt. Manchmal kommt es vor und man vergreift sich im Ton, doch wir bleiben synchron, gehen gemeinsam nach oben.